deine Todesstunde schlug, könntest du sehen, was heute los ist im Land. Du nimmst wieder die Sache in die Hand und dann wie ein tapfer gestritten mit der einen Frage auf deinen Lippen. Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland, wenn die Guten sich wehren, gewinnen die Schlechten? Was wird aus Deutschland? Was wird aus Deutschland? Denn will ich für die Herren, werden wir zu Knechten. Roten ihre Mauer durchs Land. Ohnmächtig waren viele, doch es gab Widerstand. Sabotage in der Zone an jedem Ort. Denn die eine Frage stellen sie sich immer fort. Was wird aus Deutschland? Was wird aus